İçişen. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Ustolare. Ich bin Arztin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Das ist in Ordnung, ja. Okay, ich werde erst Ihre persönlichen Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Wie Okay. heißen Sie? Ich heiße Marianne Bachmann. Marianne. Marianne Bat Bachmann mit B. Bachmann, Ja. okay. Frau Bachmann, habe Ja. ich recht? Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. 54. Wann sind Sie genau geboren? Am 25. Mai 1968. 68, okay. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? 67 Kilo. 67. Wie groß sind Sie, wissen Sie genau? 1,66 Meter. Ah, gut. Frau Bachmann, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerde haben Sie? Ja, ich habe so seit gut einem Tag, seit gestern, habe ich Schmerzen im Bauch, mehr im oberen Bauch. Und habe auch Übelkeit, aber ich habe noch nicht erbrochen und ich habe auch etwas Fieber. Fieber. Seit wann haben Sie Fieber? Seit gestern? Ja. Okay. Haben Sie das Fieber gemessen? Im Mund. Und haben Sie das Fieber gemessen? Ja, 38,7 war das heute Morgen im Mund. Ja. Okay. Sie haben erwähnt, dass Sie Bauchschmerzen haben, Oberbauchschmerzen. Ist das linksseitig oder rechtsseitig oder in der Mitte? Ah, so ein bisschen mehr rechts. Rechts. Okay. Und wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Sind sie eher dumpf oder stechend oder ziehend? Ja, sind mehr so dumpf, drückend. Ja, aber ich möchte nicht gerne da irgendwie Gewicht drauf haben. Ein schweres Betttuch oder ein Kissen, das ist mir zu schwer dann auf dem Bauch. Okay. Und haben Sie eine Ausstrahlung bemerkt in irgendwelche Körperteile? Nein, vielleicht so ein bisschen in den Rücken, aber nicht viel. Rechten? Ja, in den Rücken. Aber meistens Mhm. ist es oben im Bauch, auf der rechten Seite, da am Rippenbogen. Okay. Gestern, was haben Sie gegessen? Gestern habe ich Nudeln Vor gegessen. dieser Beschwerde, wissen Sie genau? Nudeln habe ich gegessen und etwas Tomatensauce, aber dann nachmittags habe ich noch auf einem Geburtstag ein Stück Sahnetorte gegessen. Okay. Wie stark sind die Schmerzen? Auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber zehn sehr stark ist. Wie bewerten Sie es? Ja, zwischen 6 und 8. Sechs oder acht. Okay. Sind die Schmerzen immer da oder gehen sie wieder weg? Nein, die sind eigentlich immer da. Okay. Haben Sie solche Beschwerde schon einmal gehabt, oder? Ja, vielleicht so vor 2 Monaten, da hat ich auch Bauchschmerzen, auch rechts, aber nicht so stark. Und ich hatte damals auch kein Fieber. Okay. Was haben Sie damals gemacht? Waren Sie bei Ihrem Arzt oder Nein, haben Sie etwas? ich habe einfach mal nur einen Tag lang gar nichts gegessen, nur etwas getrunken Und dann wurde es auch wieder etwas besser. Okay. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, normalerweise nicht. Nein, das geht. Nur alles gut. Alles gut. Wie oft gehen Sie auf die Toilette? Für den Stuhlgang, ja. Einmal am Tag. Einmal am Tag, okay. Und haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen? Nein, Wasser kann ich gut halten. Ich brauche auch nachts nicht auf Toilette. Nee, da habe ich keine Beschwerden. Habe ich auch noch nie große Probleme gehabt. Okay. Haben Sie Appetit oder Verlust? Seit gestern nicht. Sonst habe ich guten Appetit und kann auch sonst normal alles ganz gut essen. Aber seit gestern habe ich keinen Hunger. Das okay. Seit gestern, Sie haben keinen Appetit. In letzter Zeit, haben Sie an Gewicht verloren oder zugenommen? Nein, mein Gewicht habe ich ganz gut gehalten in den letzten Jahren. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Nein. Okay. Und wie ist Ihr Schlaf? Normalerweise ist mein Schlaf gut, aber in der letzten Nacht konnte ich nicht so gut schlafen, weil es wegen der Schmerzen. Okay. Haben Sie Sodbrennen? Nein. Nein. Okay. Oder Völlegefühl? Völlegefühl? Ja, jetzt seit gestern so. Da ist das alles so. So, als ob viel Luft auch im Bauch ist. Okay. Was haben Sie etwas dagegen eingenommen, das Medikament? Nein, bis jetzt nicht. Aber nachdem es heute Morgen jetzt nicht besser wurde, habe ich mir gesagt, jetzt muss ich doch mal zum Krankenhaus und mich untersuchen lassen. Ja, Sie haben gut gemacht, zu uns zu kommen. Okay. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, Frau Bahmann? Was verstehen Sie unter Vorerkrankungen? Ja, ich meinte zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion, Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck. Ja, also Schilddrüse, ja, Schilddrüsenunterfunktion habe ich. Seit meiner Pubertät, da habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion und muss auch ein Medikament einnehmen. Okay, seit wann haben Sie gesagt? Ja, seit der Pubertät, vielleicht so seit dem 14., 15. Lebensjahr. Okay, was nehmen Sie? Ja, L-Tyroxin 50. Nehme ich einmal eine und eine Jodtablette. Eine Jodtablette, okay. Was noch? Gibt es weitere Vorerkrankungen? Manchmal im Frühsommer habe ich Heuschnupfen und dann habe ich auch manchmal dabei Asthma. Wenn das so ist, das ist so höchstens aber 4 bis 5 Wochen im Jahr, dann nehme ich auch bei Bedarf einen Asthma-Spray. Aber nur in dieser Zeit. Okay. Wissen Sie den Namen dieser Spray? Salbutamol. Salbutamol. Sie haben Heuschnupfen. Diese Allergie äußert durch Asthma. Asthma und Nase läuft und die Augen tränen. Das ist wahrscheinlich gegen Gräser und gegen Birkenpollen. Gräser auch so 6 Wochen im Mai, vielleicht so Ende April, Anfang Mai, dann, aber im Juni ist das meist vorbei. Okay. Ja. Okay. Frau Baumann, rauchen Sie? 5 Zigaretten am Tag rauche ich, ja. 5 Zigaretten. Seit wann ist es so? Ja, seit circa 20 Jahren. Seit 20 Jahren, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke hin und wieder mal ein Glas Wein, aber so, das ist nicht viel. Pro Woche vielleicht 3 Gläser pro Woche. Okay. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Nein. Gut, okay. Frau Bachmann, ich habe noch einige Fragen über Ihre Familiengeschichte. Ihre Eltern leben noch, Vater, Mutter? Die Eltern leben noch. Der Vater ist 84 Jahre alt und er hat hohen Blutdruck. Okay. Mutter ist 81 Jahre alt, die hat Alterszucker und sie hat Gallensteine gehabt und ist daran operiert worden. Gallenstein. Hatten Sie schon einmal internistische Untersuchungen? Ich meinte einen Bauchultraschall. Wurden Ihnen durchgeführt? Nein, da kann ich mich nicht dran erinnern. Nein. Okay. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland? Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, ich war vor circa einem Jahr, war ich mal für 2 Wochen auf Mallorca. Mallorca. Das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr, okay. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Bachmann, gegen Corona? Kinderkrankheiten? Ich habe 3 Impfungen gehabt bisher. Und ich hatte aber auch Corona schon gehabt. Im März hatte ich Corona. Aber das war gut verlaufen. Das war nicht schlimm. Ah, Gott sei Dank, ja. Frau Bachmann, was machen Sie beruflich? Ich bin Verwaltungsangestellte und arbeite in einem Büro. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet, wohne mit meinem Mann zusammen. Okay, haben Sie Kinder? Ja, 3 Kinder. Die sind 30 Jahre alt, 27 und 24 Jahre. 27, 24. Gesund. Gut, ja. Gut. Haben Sie Stress in der Arbeit oder beim Privatleben? Nö. Ja. Nö. Arbeit macht mir Spaß und ist auch nicht so anstrengend. Ganz gut, ja, Frau Baumann. Möchten Sie etwas ergänzen in bezüglich Ihrer aktuellen Beschwerden? Also meine Schwester, die ist ja vor einem Jahr an der Gallenblase operiert worden, weil sie Gallensteine hatte. Und, sie hat auch Gallensteine. Okay. Ja, da ist sie operiert worden. Ja. Und mein Mann sagt zu mir, es kann gut sein, dass du auch Gallensteine hast, aber ich weiß es nicht. Ja, Maria Bachmann, Frau Maria Bachmann, jetzt, wir sind zu Ende. Wir haben alle Informationen Ihnen gesammelt und jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen und Blut abnehmen und einen Ultraschall durchführen. Ich kann mithilfe dieser Ultraschall eine Gallenstein bestimmen, aber wissen Sie, dafür brauchen wir ein wenig Zeit. Bitte nehmen Sie hier Platz. Und ich komme gleich. Danke. Darf ich noch was essen jetzt, wenn ich Hunger haben sollte? Nein, bitte essen Sie nicht. Aber nach der Untersuchung, wenn es ist, eine Gallenstein ist, ja, müssen wir vielleicht Sie stationär aufnehmen. Okay? Okay? Oder eine Infektion ist. Okay? Ja, ja. Ist okay. Gut. Okay. Ja. Meine ein paar Fragen habe, aber erstmal haben Kollegen andere Fragen. Ein paar, ich denke, Feldfragen. Erstmal gynäkologische Anamnese. Ja. Ja. Haben Sie regelmäßig Menstruationszyklus? Nicht mehr so richtig regelmäßig. Nee, die Gynäkologin sagt, ich wäre jetzt in den Wechseljahren. Wie viele Jahre? Ja, im Klimakterium. Ja. Haben Sie einmal operiert worden? Sind Sie einmal operiert worden? Ja, ich bin schon mehrfach operiert worden als Kind. Als Kind bin ich an Mandeln operiert worden, am Blinddarm und am Leistenbruch. Leistenbruch. Okay. Leistenbruch? Ja. Leistenbruch, ich muss überlegen, war rechts. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Erinnern Sie sich? Nee, ich habe die Schmerzen ja erst seit gestern. Seit gestern, nach dem Essen? Ja, mittags habe ich Spaghetti gegessen, Pasta und Tomatensauce und nachmittags noch auf einem Geburtstag eine Sahnekuchen. Vielleicht hing das damit zusammen. Ich weiß es nicht genau. Sie haben gesagt, dass Sie früher ähnliche Beschwerden haben. Ja, vor zwei Monaten. Ungefähr. Wie waren Ihre früheren ähnliche Beschwerden, zum Beispiel in Bezug auf Dauerhäufigkeit, Schweregrad und Auslöser? Nee, die waren nicht so stark und ich hatte, glaube ich, auch kein Fieber und kein Schüttelfrost. Aber es tat schon weh, aber es war nicht so stark wie jetzt. Okay. Das war meine Frage. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Letzte Frage. Ja. Haben Sie am Anfang einmal Stuhlgang gehen oder gehen? Wind ab, Bauchschmerzen ab. Ja, ich hatte heute Morgen auch noch etwas Stuhlgang. Ja, okay. Also so vor 3 Stunden hatte ich auch noch mal etwas Stuhlgang. Ihre Haut oder Augen Farbveränderungen bemerkt? Nein, keine Farbveränderungen. Nee. Meine Schwester, als die operiert werden musste, wurde die etwas gelb. Da war irgendein Stein, glaube ich, Gallengang oder so etwas. Und da musste sie dann operiert werden. Aber die war etwas gelb geworden. Meine Schwester, nicht ich. Können wir anfangen, Arzt das Geschichte? Ja. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen ihr vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ich würde die Patientin Ihnen gerne vorstellen. Ja, habe ich Zeit. Ja. Es handelt sich um Marianne Bachmann. Sie ist 54 Jahre alt. Sie und 60 schwer, 1 Meter. Kilogramm schwer? Kilo? Kilogramm schwer und ein Meter 66 groß. Ja. Erkam heute wegen seit gestern beste Handel Epigastrischer. Sie kam. Sie, Frau Bach. Sie kam heute wegen seit gestern beste Handel, dumfer, drückender, restartiger, schmerzen im subkostal Bereich zu uns. Die Schmerzen seien, würden nicht ausstrahlen. Ja. Begleitend würden Nausea und Völlegefühl, Meteorismus vorliegen. Ja. Sind die Beschwerden rechts oder links im Oberbauch? Rechtzeitig. Rechtzeitig, okay. Ja. Sie gab an Plexi zu haben. Sie hat gestern sein Fieber 38,7 gemessen. Und sie hat gestern etwas Fettiges gegessen. Und vor der Beschwerde dann hatte sie diese Schmerzen. Auch sie klagt über Insomnia und Inappetenz seit gestern. Okay. Wann war der letzte Stuhlgang? Heute Morgen. Okay, gut. Heute Morgen. Sie berichtete, dass sie ähnliche Beschwerden vor 2 Monaten gehabt habe, aber alle Beschwerden seien spontan verschwommen. Okay. Hat die Patientin jetzt Schmerzmittel genommen? Nein, sie hat nichts eingenommen. Sie ist erst zu uns gekommen. Okay, gibt es eine auffällige Familienanamnese? Ja, seine Mutter hat ihre Mutter hat an Kolelithiasis gelitten und daran operiert worden. Okay. Und auch ihre Schwester auch hat Kolelithiasis gelitten und auch daran operiert worden. Ja, also beide, bei Mutter und bei Schwester wurde eine Cholezystektomie vorgenommen. Mhm. Okay. Er hat positive Familiengeschichte, ja. Okay, gut. Gibt es sonst aus der Anamnese noch was zu berichten? Voroperationen im Bauch? Ja, an Vorerkrankungen leidet sie Hypothyreose seit 15 und dagegen nimmt sie Thyroxin 50 Mikrogramm morgens und eine Jodtablett. Okay. Sie hat allergische Asthma, besonders ab Mai bis zum Juni. Saisonales Asthma. Auch neben dieser Asthma leidet sie allergisch an Pollen, Birkenpollen und Gräser Allergie. Okay. Diese durch Rhinitis und Konjunktivitis äußert. Okay, gibt es Voroperationen? Ja, sie hat als Kind Tonsillektomie, Appendektomie gehabt. Sie hat rechtzeitige inguinal Hernie Operation gehabt. Ja, Herniotomie gehabt. Herniotomie, rechtzeitige Herniotomie. Gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist akute Cholezystitis. Ja. Ich werde als Sie körperlichen Untersuchung. Ich erwarte bei der körperlichen Untersuchungen eine restliche subkostal Druckschmerzen. Okay. Das heißt Morphization, ein posteriores Morphization. Gleichzeitig vor der diese Palpation würde ich eine Infektion machen, um eine Hautfarbeveränderung zu bestimmen. Siklerin ikterus, ich meinte ikterus asuşilisi. Und ja, ich war da auf FIBA. Sonografie? Mesut. Dann vor der Sonografie würde ich Blut abnehmen. Blutbild, Blutfenkungsgeschwindigkeit, CAP, Cholesterin Parameter, Leber Parameter, Bilirubin, auch Nieren Parameter durchführen. Und dann eine abdominal Sono würde ich machen. Okay. Ja. Gibt es, ja, okay. Und die Patientin muss auf alle Fälle nüchtern bleiben. Ja, unbedingt muss sie nüchtern bleiben, ja. Gibt es noch differenzialdiagnostische Überlegungen? Ja, als differenzialdiagnostisch kämen Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Pyelonephritis in Betracht. Ja. Ja. Eventuell beginnende Pankreatitis. Pankreatitis auch. Sie hat epigastrische Schmerzen. Muss ich auch eine EKG schreiben, okay, um eine mögliche Herzprobleme auszuschließen? Ja. Ja. Ich denke, Sie haben da die differenzialdiagnostischen Überlegungen komplett gemacht. Alles gut. Mhm. Ja. Und Sie haben auch, finde ich, die Anamnese systematisch erhoben. Allerdings haben Sie die vergessen, nach Operationen zu fragen. Das hat dann der Kollege gemacht. Und die Familienanamnese haben Sie nur gemacht, Vater und Mutter. Und haben nicht nach Geschwistern gefragt. Das wäre vielleicht noch, dann wäre die Schwester mit ins Spiel gekommen und die Schwester wurde ja auch an der Gallenblase operiert. Also da muss man nur dran denken, dass die Familienanamnese möglichst nicht nur die Eltern, sondern mögliche Geschwister auch berücksichtigt. Ja, ja, ja. Dann haben wir aber, denke ich, bei der Vorstellung beim Oberarzt die medizinischen, gewünschten medizinischen Fachbegriffe, finde ich, sehr gut referiert, sehr gut mitgeteilt. Und ja, ich finde, das war gut. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Anfang haben Sie, ich mache es mal vor, haben Sie so berichtet und gesagt, das haben Sie nachher nicht mehr gemacht. Ja. Da achten Sie drauf, dass Sie möglichst nicht so machen oder so. Das wirkt besser. Okay. Ja, jetzt den Kopf auch so, die Hand. Ja. Aber es sind Angewohnheiten, das habe ich auch. Ja, ja, ja.